powered by DJ Smith Rosa. We'll be right back. Make them all out fun. Kumpel von mir, ja? We'll be right back. Techno-Partisans. Ein Verstoß nach dem Waffengesetz. Ein Verstoß nach dem Waffengesetz. Ein Verstoß nach dem Waffengesetz. That's the sound of the beast. Wir sind die Jungs von Waffenladen. We'll be right back. name. It just can't wait to see.